WDR 5 Erlebte Geschichten. Dieter Kronzucker, gerade 80 Jahre alt geworden, hat die Welt als Journalist gesehen. Mit Fidel Castro, dem kubanischen Revolutionsführer, landete er zu einem Interview in einer Kupfermine. Und als Vertretung von Peter Scholl-Latour war er länger als geplant Berichterstatter in Vietnam während des Krieges. Kronzucker, der heute in Berlin lebt, lernte in seinen jungen Jahren das Ruhrgebiet kennen, das er in Reportagen erlebte und beschrieb, ehe er sich auf den Weg über den großen Teich nach Amerika begab. Sowohl Nord- wie Lateinamerika. Bekannt wurde er auch als Gründer des ZDF-Heute-Journals und in der ARD als Moderator von Monitor und dem Weltspiegel. Mein Vater war Touristiker, meine Mutter Opernsängerin und ich war bei meiner Oma in Tegernsee, verbrachte dort die letzten Jahre des Krieges, habe dann noch erlebt, wie die Amerikaner am Tegernsee einmarschierten. Nach 4 Jahren Volksschule ging es dann nach München ins Wittelsbacher Gymnasium und das ist jetzt verbrieft auf die Frage bei der Aufnahmeprüfung, was man denn werden will, haben andere Freunde gesagt, also Kapitän oder Feuerwehrmann, ich soll gesagt haben Journalist oder irgendwas mit Fernsehen. In der Untertertia, das ist die 8. Klasse, habe ich dann am Wittelsbacher Gymnasium eine Schülerzeitung gegründet, die bis heute existiert, bin ich stolz drauf, dass es also die am längsten existierende Schülerzeitung in Bayern ist. Mit der Schülerzeitung hatte ich natürlich auch Probleme gekriegt, die ersten Probleme mit Autoritäten. Ich habe da mal was geschrieben über Erzieher und Erziehungsberechtigte, was gegen einen Lehrer gemünzt war, der uns allen nicht gefiel. Und da habe ich dann einen Direktoratsverweis bekommen. Gleichzeitig hat mich aber diese Rolle als Chefredakteur der Schülerzeitung ermächtigt, ein Mitglied der Presse der Jugend in München zu sein. Das war von großem Belang. Die Presse der Jugend war nämlich eine der Gründungen der Amerikaner. Das war ja amerikanische Besatzungszone da in München. Und da hatte man dann Zugang zu allen möglichen Ereignissen, zum Beispiel zu Faschingsbällen, die ansonsten ja nicht kostenfrei waren. Überhaupt habe ich mit den Amerikanern sehr früh dann Verbindung aufgenommen. Ich hatte amerikanische Freunde. Ich habe dann, als ich 17 war, auch in amerikanischen Offizierscasinos ein bisschen am Klavier geklimpert. Also die Amerikaner haben eine große Rolle gespielt. Das Journalistische hat eine große Rolle gespielt. Und das Filmische kam dann dazu, als ich auch im Alter von 16 in einem benachbarten Fernsehstudio Kabel herumtragen durfte und mitreisen durfte auf solche Kulturreisen wie in Franken, wo wir dann Werbefilme für die Touristik gemacht hatten. Ich habe dann in München Zeitungswissenschaft studiert, im Nebenfach Theaterwissenschaft, Kulturgeschichte, ein Fach, das es damals offiziell noch gar nicht gab, aber es gab es in Wien. Also ging man dann nach Wien und hat da Kulturgeschichte studiert. Aber Wien hatte auch noch eine andere Bedeutung für mich. Im Jahr 1956 gab es ja den Ungarnaufstand und danach die vielen Flüchtlinge, die nach Wien gekommen waren. Und da haben wir dann damals einige Gaststätten umfunktioniert in Kleiderkammern. Erinnert mich ein bisschen an die Flucht der vielen Syrer und Afghanen, die heutzutage nach Deutschland kamen. Übrigens haben da sich vor allem die Österreicher sehr eingeschränkt. Jede Familie hat irgendwo einen Flüchtling aufgenommen. Und deswegen wundert mich das so, bloß weil die eine andere Sprache sprechen, dass die Österreicher jetzt solche Schwierigkeiten haben, Syrer oder Afghanen aufzunehmen. Zu Ende studiert habe ich dann doch sehr viel später. Es gab sozusagen eine journalistische Pause von 3 bis 4 Jahren, weil ich dann als Reiseleiter tätig war. Und ich habe dann so einen Liegewagen Express begleitet, darüber geschrieben und so kam ich dann tatsächlich auch ins Schreibgewerbe für die eine oder andere Zeitung. Dann gab es erste Versuche, eine Anstellung im Fernsehen zu bekommen. Die sind in Bayern gescheitert, aber in Köln hat das funktioniert und ich habe dann bei solchen Leuten wie Werner Höfer erste Berichte gemacht. Werner Höfer war damals eine Legende mit seinem Frühschoppen. Und der sagte dann zu mir, ja, Sie sind bei uns sehr willkommen, aber mit Ihrem breiten Bayerisch können Sie hier in Nordrhein-Westfalen also nicht weiterkommen. Und da habe ich mir dann ein UHA-Reportgerät gekauft und geübt vor dem Spiegel das Hochdeutsche, also dass man dann das EI anders ausspricht, nicht Treibeis, sondern Treibeis und so weiter. Die Zeit beim WDR war geprägt von dem Fenster der vielen Möglichkeiten. Also es war ja damals so, dass das erstrebenswerte Ziel für einen Journalisten war, für die Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung zu schreiben. Da war ein Fernsehmann noch nicht so hoch eingeschätzt. Deswegen kam man auch leichter ins Fernsehen, als das heute der Fall ist. Da gab es den Begriff Seiteneinsteiger noch nicht, weil ja alle Seiteneinsteiger waren. Meine erste lange Dokumentation 1964 war über das Ruhrgebiet, Menschen an der Ruhr, übrigens auch wieder ein Film über Flüchtlinge, die ins Ruhrgebiet gekommen waren, vor allem aus Osteuropa. Richtig ins Fernsehen reingekommen bin ich aber erst über einen Zufall, der mit John F. Kennedy zu tun hatte. 1963 machte John F. Kennedy eine Deutschlandreise, endend mit dem berühmten Satz im Schöneberger Rathaus: Ich bin ein Berliner. Begleiten sollte ihn damals mein älterer Kollege Hans-Joachim Friedrichs. Der ist dann erkrankt. Und so war ich sozusagen auf einmal einer der begleitenden Reporter für die Deutschlandreise von John F. Kennedy. Im selben Jahr wurde John F. Kennedy ermordet in Dallas. Und ich galt ja inzwischen als Experte für John F. Kennedy. Also habe ich dessen schrecklichen Tod zu verdanken, dass ich dann sehr früh nach Amerika durfte und eine erste Zeit als Berichterstatter in Amerika verbringen konnte. Ich bin dann für 3,5 Jahre Korrespondent in Lateinamerika gewesen und das war mit Sicherheit für mich die interessanteste Zeit in meinem Fernsehleben. Der Grund: es gab sonst kaum jemand, der aus Lateinamerika berichtet hat. Das heißt also, was ich über Lateinamerika sagte, das war die Expertenauskunft. Es war dann nicht irgendein Redakteur zu Hause, von denen es ja heute haufenweise gibt, die eigentlich schon viel besser wissen, was in der Welt draußen los ist, als die Korrespondenten vor Ort, weil sie es auch schneller erfahren. Ich gebe mal ein Beispiel dafür, wie das damals lief. 1970 wurde in Brasilien der deutsche Botschafter von Holleben entführt. Wir, also mein Kamerateam und ich, waren dann vor seiner Privatresidenz und warteten da 3 Tage lang auf seine Rückkunft. Und ich hatte mit dem Presseattaché ausgemacht, dass ich dann gleich ein Interview bekommen würde. Das hat auch geklappt. Er kam also aus der Geiselhaft heraus, wurde damals gegen 70 sogenannte Extremisten ausgetauscht, die dann nach Algerien ausgeflogen worden waren. Und ich hatte mir die Fragen sehr genau überlegt. Und dann bin ich mit diesem Material zum Flughafen von Rio de Janeiro gegangen. Von dort wurde das Material nach New York geschickt. Von New York wurde es nach Frankfurt geschickt. Von Frankfurt mit der Bahn nach Hamburg geschickt. In Hamburg dann entwickelt und dann erst gesendet. Das war der übliche Vorgang. Einige Zeit später erfuhr ich, dass das Interview nie lief. Warum? Später hat das brasilianische Fernsehen den Botschafter interviewt und per Live-Übertragung, die erste Live-Übertragung, die es damals gab, noch schwarz-weiß, nach Deutschland überspielt. Das war eine Zäsur in der gesamten Berichterstattung. Heute ist ja Instant Television üblich. Damals war das einfach noch ganz schwierig. Um nochmal auf Kennedy zurückzukommen, als die Mauer gebaut wurde, hatte mein damaliger Freund Dan Shore von CBS davon Kunde erhalten und die haben also Aufnahmen gemacht, dass da also die Mauer im Bau war. John F. Kennedy hat auf den Mauerbau 1,5 Tage lang nicht reagiert. Warum? Er sagte, er müsse das sehen. Damals gab es aber keine Direktübertragung. Also musste der warten, bis der Film, der aus Deutschland kam, entwickelt wurde. Und dann konnte er das sehen und dann erst hat er reagiert. Und wie wir ja wissen, ist das dann ja auch einer jener Augenblicke in der Nachkriegsgeschichte gewesen, wo es hart auf hart ging und man Angst haben musste, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommt. Es gab in meiner Laufbahn immer wieder Ereignisse, die von außen bestimmt waren, wo ich selber also gar keine Rolle gespielt habe. Eines dieser Ereignisse war, dass Peter Scholl-Latour, der Kollege, der vor allem in Asien tätig war, aber auch in Arabien, Urlaub machte und es musste eine Urlaubsvertretung in den Krieg von Vietnam geschickt werden. Und da hat man mich gefragt, ob ich nach Vietnam gehen würde, für einen Monat. Hat sich dann herausgestellt, dass ich ein halbes Jahr in Vietnam war und dass dort inzwischen Dinge passiert sind, die der Öffentlichkeit so nicht bekannt waren, weil der damalige General Westmoreland seinem Präsidenten Johnson auch verheimlicht hatte, dass aus Nordvietnam in der Tat die Truppen schon zum Teil in Südvietnam standen, und zwar vermittels des Ho Chi Minh-Pfades. Also das waren Grabenstellungen, die man heute noch als Touristenattraktion sehen kann, wo sich die kommunistischen Soldaten vorgearbeitet hatten in den Süden. Damals gab es einen deutschstämmigen Presseattaché der amerikanischen Botschaft, der jeden Tag um 17 Uhr eine Presseerklärung abgab. Und wir Journalisten, wir nannten die Stunde der Presseerklärung immer the Fairy Hour, also die Stunde der Märchen, weil wir alle eigentlich schon glaubten, dass das, was da verkündet wurde, einfach nicht den Tatsachen entsprach. Dieser selbe Pressemann aber, mit dem ich ein ganz gutes Verhältnis hatte, der rief mich an und sagte, also wir fliegen morgen auf die Hochebene von Pleiku, da hat gestern eine Auseinandersetzung zwischen nordvietnamesischen Truppen und amerikanischen GIs stattgefunden. Das war insofern eine Neuigkeit, weil zuvor die Südvietnamesen gegen die Nordvietnamesen kämpften und die Amerikaner nur als Rückendeckung und Ausbilder da waren. Das war also die erste offizielle Schlacht zwischen Amerikanern und Nordvietnamesen. Nach dem amerikanischen Reglement war es aber so, dass erstens man eine Unterschrift leisten musste, dass die amerikanische Regierung nicht haften würde, wenn man also verunglückt, ja, oder vielleicht sogar erschossen wird. Und als zweites, dass man von dem Hubschrauber, der einen dahin bringt, abspringen muss. Der darf also gar nicht landen. Nun war neben uns, also dem ARD-Team, noch ein französisches Team da. Der Korrespondent der Franzosen aber hatte ein verletztes Bein, der konnte nicht abspringen. Also sind die wieder zurückgefahren und wir waren dann das einzige Team, das da gedreht hat. Und da lagen dann da Verwundete und es gab noch keine Sanitäter da. Es war also das Schlachtfeld, wie man es in Filmen über Vietnam gesehen hat, und das war dann die Realität. Und nachdem wir da ein paar Aufnahmen gemacht hatten, Kameramann Heinz Töter und ich, da haben wir nur sehnsüchtig darauf gewartet, dass uns der Hubschrauber wieder abholt, weil wir natürlich Angst hatten, dass wir ansonsten dem Vietcong oder überhaupt den Kommunisten in die Hände fallen würden. Und es war auch tatsächlich so, dass wir danach die Hosen im Sinne des Wortes voll hatten. Ein vergleichbares Erlebnis hatte ich dann später in Bolivien. Das Erlebnis, das ich gerade geschildert hatte, war Ende 67. Und ich fuhr in einen anderen Krisenherd, nämlich nach Bolivien, wo ein gewisser Che Guevara versucht hatte, die Bevölkerung auf seine Seite zu ziehen, also einen Guerillakampf begonnen hat. Ich habe damals Che Guevara natürlich nicht zu Gesicht bekommen, auch seinen Leichnam nicht. Erst sehr viel später habe ich dann mal einen Film gemacht, über die Gegend, in der Che Guevara sich versteckt hatte und wo er dann auch ermordet wurde, geschnappt wurde. Das heißt auch, dass ich in einer Zeit, wo in Deutschland die Linke auf die Straße ging und Ho Ho Ho Chi Minh rief und Che Guevara lobte, ich sowohl erst in Vietnam, dann in Bolivien war. Ich weiß nicht, ob ich da was versäumt habe, hier diese Jugendbewegung verpasst zu haben. Aber ich bin stolz darauf, dass ich sozusagen das Wirkliche gesehen habe. Ich habe das alles nicht über Bande erlebt, sondern an Ort und Stelle war. Im Jahr 1972 hat Fidel Castro, der Revolutionär aus Kuba, seinen neuen Amtskollegen, den Sozialisten und Marxisten Salvador Allende, in Chile besucht. Unter anderem hat er damals die Kupfermine Chuquicamata besucht, eine der tiefsten Kupferminen der Welt, die damals sozialisiert worden war, also enteignet worden war. Wir fuhren in einer Kolonne hinter Fidel Castro her bis zum Fuße der Chuquicamata-Mine, aber der Wagen hinter mir hatte eine Havarie, sodass am Ende nur der Jeep von Fidel Castro und mein Auto da unten ankamen. Und nun hatte man ungefähr eine halbe Stunde Zeit miteinander. Und da habe ich ein legendäres Interview mit Fidel Castro machen können, beginnend mit der Frage, una pregunta, señor comandante. Nach der Zeit in Lateinamerika habe ich dann eine fast völlig andere Laufbahn eingeschlagen. Ich wurde nämlich vom Reporter zum Moderator. Das heißt, zunächst habe ich den Weltspiegel moderiert, dann später habe ich zusammen mit Klaus Bresser ein Nachrichtenhintergrundjournal, das Heute-Journal, aus der Taufe gehoben. Ein anderes einschneidendes Erlebnis, das jetzt mit Fernsehen nur am Rande zu tun hatte, war 1980 die Entführung meiner Kinder, wobei es lange so aussah, als ob deutsche Terroristen hinter dieser Entführung standen. Es hat sich dann herausgestellt, dass es um eine reine Geldgeschichte ging, der Mafia. Aber das war natürlich ein so einschneidendes Erlebnis, dass ich, ja, so komisch das klingt, bekannt war wie ein bunter Hund. Ich konnte mich nicht auf der Straße mehr blicken lassen. Und Gott sei Dank war ein halbes Jahr vorher schon die Entscheidung gefallen, dass ich für den Kollegen Edmund Gruber, der dann zur Tagesschau ging, als Chefredakteur, nach Amerika gehen würde, als Amerika-Korrespondent. Und das war dann in einer Zeit, als zum zweiten Mal, also nach John F. Kennedy, die Situation zwischen Sowjetunion und den USA und dem Westen überhaupt sich zuspitzte. Und noch dazu war da ein Präsident namens Ronald Reagan, der vom Evil Empire sprach, wenn er von den Russen gesprochen hat, also von der bösen Macht, und dann mit dem Wettrüsten begonnen hat. Unsere hauptsächliche Betätigung war damals zu zeigen, wie alte Schlachtschiffe, die schon aus dem Verkehr gezogen waren, wieder aufgerüstet worden sind. Es sah alles nach einer neuen Auseinandersetzung zwischen Sowjetunion, also zwischen Moskau und Washington aus. Und dann gab es ja einen neuen Machthaber in Russland, nämlich Gorbatschow. Und mit dem zusammen hat Reagan in Reykjavik, ich war damals auch Augenzeuge, eine Abmachung erreicht über die Abrüstung der Mittelstreckenraketen. Während meiner Zeit als Korrespondent in den Vereinigten Staaten hatte ich öfter mit dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl, wenn er zu Besuch war, zu tun. Unter anderem einmal in New York hatten wir ein Interview vorbereitet mit zwei Kameras. Er kam gerade von einem wichtigen Termin zurück. Wir schalteten das Licht ein und die Elektrizität im gesamten Hotel fiel aus. Dann sind wir mit ihm runtergegangen vor den Eingang und haben nur mit einer Kamera das Interview dann gemacht. Meine Assistentin Alice Galasch damals, die raste mit der Kassette zum Abspielplatz und ließ die Kassette im Taxi liegen. Ist nie mehr aufgefunden worden. Jetzt muss ich natürlich nach einer Begründung suchen, warum dieses Interview nicht nach Deutschland ging, damit Kohl nicht meinte, ich wollte nicht, dass er was zu sagen hat. Und habe eben gesagt, es ging um technisches Versagen. Damals hat aber ein Mitarbeiter das mitgekriegt und mich auffliegen lassen. Seitdem meint Kohl, dass ich nicht wollte, dass er was Wichtiges dem deutschen Volk zu vermitteln hat. Ein einschneidendes Erlebnis für meine Fernsehlaufbahn war dann der 9. November 1989. Just zu dieser Zeit hatte der ZDF-Korrespondent in Berlin einen Herzanfall. Und dann wurde ich gefragt, ob ich sozusagen einspringen kann. Und so war ich ab 10. November 1989 für ein halbes Jahr Korrespondent in der DDR. Die hatte für mich sehr wenig bedeutet vorher. Umso mehr war dann die Tatsache, dass man in die DDR hineinschauen konnte vom 10. November oder 9. November 1989 an, hatte bei mir bewirkt, als Bayer, der aus den Bergen kam, dass Deutschlands Mitte eigentlich nicht im Westen liegt, sondern im Osten. Ost-Berlin sowieso, aber eben auch Weimar und Erfurt und diese ganzen Städte, in denen vor allem die deutsche Kulturgeschichte sich abgespielt hat, das war mir fremd und mir neu. Für mich war das sozusagen ein Erweckungserlebnis. Nach der Zeit als Sonderkorrespondent des ZDF in der DDR bin ich dann mit 54 Jahren zum Privatfernsehen gegangen. Das Privatfernsehen hatte mich immer schon gelockt. Ich war ja auch verrufen, in der Zeit des Heute-Journals eigentlich kein richtiger, seriöser Journalist zu sein, sondern dass für mich Infotainment vorneweg marschiert. Aber ich geriet dann in eine Situation, in der die Nachrichten so gut wie keine Rolle mehr spielten, sondern die Information eindeutig zugunsten der Unterhaltung geopfert worden war. Ich habe dann die Flucht angetreten in eine weitere Zeit der Berichterstattung und habe insgesamt dann doch für Sat.1 an die 20 große Dokumentationen und Reportagen machen dürfen. 2001 und schon fast als Rentner erhielt ich dann einen Ruf an die Hochschule für Film und Fernsehen in München für den Lehrstuhl für Fernsehpublizistik. Seitdem bin ich eigentlich mehr tätig als Lehrer, denn als Journalist eine Tätigkeit, die mir sehr konveniert hat, weil ich da mit jungen Leuten immer wieder zusammenkomme und auch selber meine Kenntnisse auffrische über die rapide technische und dramaturgische Entwicklung im Bereich Fernsehen. Eine Entwicklung übrigens, die meiner Ansicht nach nicht nur Gutes mit sich brachte. Also in den Zeiten der vielen Fernsehkanäle fühlen sich die Autoren aufgerufen, so spannend und so kurz geschnitten wie möglich ihre Beiträge herzustellen. Das heißt also, die gute alte Zeit der gemächlichen Dokumentation, der Erzählung, der Story ist in Vergessenheit geraten und hat Platz gemacht dem überfallartigen Journalismus, wie wir ja in vielen Teilen der Fernsehlandschaft heute erleben. Neulich hat mich einer eine Fernsehlegende genannt. Der passt mir nicht so recht, der Begriff, denn der sieht nach Abschied aus. Legendär finde ich allerdings, was ich in den letzten 65 Jahren erleben, gestalten, kommentieren, mit beeinflussen konnte in dieser so spannenden Zeit. Die Erkenntnisse daraus, die will ich nun den jungen Leuten weitergeben, die ich an der Hochschule für Film und Fernsehen in München und an der SRH-Hochschule in Berlin unterrichten darf. Mit Fidel Castro in der Kupfermine. Der Journalist Dieter Kronzucker, der gerade 80 Jahre alt geworden ist. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Otto Langels. Erlebte Geschichten bereits wieder am kommenden Donnerstag, dann mit Lucille Eichengreen, die den Holocaust überlebte und geschworen hatte, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Donnerstag 18.05 Uhr und 22.30 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.